Da ist es total wichtig, einen Raum zu schaffen für linke Kritik am Umgang mit der Pandemie, weil es eben total viele Punkte gibt, die angesprochen werden müssen und die halt auch im politmedialen Spektrum oft zu kurz kommen. Und gleichzeitig ist es nun mal so, dass oftmals gerade solche Punkte teilweise von Gruppen wie Querdenken aufgegriffen werden, aber dann halt in eine komplett verdrehte Richtung gelenkt und diesem antisemitischen besetzt und mit diesem verschwörungsideologischen, ja, Geschwurbel besetzt werden. Maikäfer. Ein linkes Podcast-Projekt aus Oldenburg für eine soziale, emanzipatorische und ökologische Gesellschaft. Hallo, wir sind wieder bei einer neuen Folge vom Maikäfer-Cast und heute sitze ich mit drei Leuten zusammen vom Bündnis Solidarische Intervention. Also, wir sitzen online zusammen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch erst einmal vorstellen. Gerne, ich fange dann einfach mal an. Also mein Name ist Henning, bin 34 Jahre alt und bin Gewerkschafter bei Verdi. Ich bin auf das Bündnis aufmerksam geworden durch eine Freundin, die auch aktiv ist. Die hat mich eingeladen, die ist an der Uni und meinte, Henning, vielleicht ist das ja auch was, wo die Gewerkschaft mitmachen möchte. Und ich dachte, das ist eine gute Idee. Einmal, weil in dieser Pandemie ArbeitnehmerInnenrechte eingeschränkt werden und wir das auch merken als Gewerkschaft. Und weil ich auch das Gefühl habe, dass ich in diesem Querdenker-Umkreis, also antisemitische und auch faschistische Meinung artikulieren und als Gewerkschafter bin ich da auf jeden Fall dagegen. Soweit erstmal. Hallo, ich bin Alena und meine Motivation mitzumachen war vor allem auch die Wut auf die Bewegung Querdenken. Ich bin tatsächlich auch durch eine Freundin auf das Bündnis gestoßen, die auch dabei ist und ja, mir ein bisschen erzählt hat, was das Bündnis macht und dann bin ich einfach mal dazugekommen. Hallo, ich bin Marie, ich bin 25 und studiere und bin tatsächlich auf das Bündnis aufmerksam geworden oder habe so den Prozess der Gründung mitbekommen durch meine damalige Arbeitsstelle noch und so Engagement im ASTA und ich bin dabei, weil ich auf jeden Fall es wichtig finde, sich gegen die Querdenkenbewegung und diese Querfront, die sich da bildet aus Ultrarechten, der AfD, ImpfgegnerInnen und allen Personengruppen, die noch irgendwie menschenverachtende Positionen vertreten, dass ich dem etwas entgegenstellen muss auf der Straße und auch so in den Köpfen von vielen Menschen. Und deswegen bin ich da auch mit dabei. Okay, das klingt ja schon mal sehr gut. Vor allem, weil es meines Erachtens sehr wichtig ist, auch linke Gegenpositionen zu Querdenken zu stellen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie dieses Bündnis entstanden ist. Das Bündnis ist entstanden, hat eigentlich einen sehr spannenden irgendwie Entstehungsprozess oder vielleicht auch einen, der auch eigentlich häufiger so passiert, dass sich halt befreundete Personen irgendwie zusammengefunden haben, die sich als politisch begreifen, sich als oder als linkspolitisch begreifen und es zu dem Zeitpunkt, als die Pandemie alles so ein bisschen lahmgelegt hat, es wichtig fanden, auch eine linke Kritik und Gesellschaftskritik und auch eine linke Kritik an den Maßnahmen, die nicht in die Querdenken-Richtung abrutscht, mit zu artikulieren und rauszubringen. Und das waren halt, war eine Gruppe von Freundinnen, die sich zunächst in einer Gruppe zusammengeschlossen haben, die Brennglas Corona hieß. Ich finde den Namen sehr spannend, weil sie gesagt haben, Corona ist wie ein Brennglas, das soziale Fragen, soziale Probleme, die eh schon existieren, nochmal verstärkt und auf die in dieser Zeit der Pandemie nicht gerecht und solidarisch reagiert wird. Und es bräuchte eine solidarische Kritik an den Maßnahmen, aber auch einen solidarischeren Umgang generell in der Pandemiezeit. Und ja, Brennglas Corona hat dann die Hygienedemos, die es damals, so hieß es ja damals noch, und heute ist es halt Querdenken, so mit irgendwie verfolgt und immer wieder versucht, auf unterschiedlichen Wegen Blockaden zu organisieren oder auch andere widerständische Aktionen zu auf die Beine zu stellen. Und ja, hat sich aber gleichzeitig auch gedacht, wir wollen eigentlich auch proaktiv sein und wir wollen nicht nur immer auf diese Kundgebungen, die da immer wieder organisiert wurden und Demos, wo Antisemitismus reproduziert wird, wo faschistische Ideologien reproduziert werden, darauf reagieren, sondern wir wollen auch proaktiv auf die Straße gehen und sagen, wir sind auch da und wir haben auch eine solidarische Kritik. Und das hat sich dann über eine Zeit lang so eher so begleitend halt entwickelt und dann hat es aber so einen Punkt gegeben, wo sich eigentlich gezeigt hat, okay, wir werden irgendwie als Brennglas Corona auch weniger und was machen wir denn jetzt? Wir wollen, dass es eigentlich nicht, also oder wir wollen eigentlich nicht, dass es vorbeigeht oder dass wir uns auflösen und Dann hat sich Brennglas Corona als Gruppe, als kleine Gruppe gedacht, wir schreiben jetzt Gruppen in Oldenburg an, die ja eigentlich an diesen sozialen Fragen und gesellschaftlichen Fragen arbeiten und an Fragen rund um Antirassismus, Migration, Flucht und so weiter, um die Bewegung oder diese Idee weiter wieder größer werden zu lassen und irgendwie nicht eingehen zu lassen. Und das hat dann richtig gut funktioniert. Und so ist das Bündnis dann entstanden. Dann gab es im Sommer die ersten Bündnistreffen im Kreativlabor in Oldenburg. Und bis heute ist Brennglas Corona oder die Teile von Brennglas Corona, die noch da sind, sind eigentlich krass dabei in der Infrastruktur und organisatorischen Fragen der Treffen. Aber es sind halt mittlerweile schon unterschiedlichste Gruppen auch vertreten, die auch verschiedene Verantwortlichkeiten im Bündnis übernehmen. Und welche Gruppen sind Teil des Bündnisses? Ja, also wie Marie schon gesagt hat, ist das ein ziemlich breites Spektrum an Gruppen. Das sind der Allgemeine Studierendenausschuss von der Uni Oldenburg, wie schon gesagt, Brennglas Corona, die Fridays for Future Gruppe Oldenburg, die Seebrücke Oldenburg, United Against Racism, das feministische Referat der Uni Oldenburg, das autonome Schwulenreferat der Uni Oldenburg, das Cineca, das Kreativlabor, Students at Work, Students for Future, die Verdi-Jugend Oldenburg und die kritischen MedizinerInnen. Okay, das klingt ja nach einem sehr breiten Bündnis. Wieso braucht es ein Bündnis wie dieses? Also wie wir uns ja wahrscheinlich einig sind, ist es total wichtig, vor allem im Moment und natürlich auch darüber hinaus, einen Raum zu schaffen für linke Kritik am Umgang mit der Pandemie, weil es eben total viele Punkte gibt, die angesprochen werden müssen und die halt auch im politmedialen Spektrum oft zu kurz kommen. Und gleichzeitig ist es nun mal so, dass oftmals gerade solche Punkte teilweise von Gruppen wie Querdenken aufgegriffen werden, aber dann halt in eine komplett verdrehte Richtung gelenkt und, wie das auch schon angesprochen wurde, mit diesem antisemitischen besetzt und mit diesem verschwörungsideologischen, ja, Geschwurbel besetzt werden. Ja, also wir sind der Meinung, dass es halt auf jeden Fall Punkte gibt, die im Moment mehr Aufmerksamkeit bekommen müssen. Einerseits so Punkte wie die Patente bei den Impfstoffen. Also da läuft einiges nicht richtig. Es könnten zum Beispiel mehr Fabriken Impfstoffe produzieren, gäbe es nicht diese Patentrechte. Ja, dadurch, dass halt nicht jeder, sag ich mal, an die Rezepte der Impfstoffe kommt, vielen Fabriken zum Beispiel die Hände gebunden sind. Generell haben wir große Ungleichheiten, sage ich mal, im Pflege- und Gesundheitssystem. Das auch nicht erst seit der Pandemie, sondern davor war das auch schon ein großes Problem. Ja, dass man da eine ganz klare Trennung von privatversicherten und staatlich versicherten Menschen hat. Und ja, dass das halt, dass beispielsweise ÄrztInnen halt viel mehr daran verdienen, wenn sie privatversicherte Menschen behandeln. Das ist auch auf jeden Fall ein kritikwürdiger Punkt. Generell viele Verhältnisse im Gesundheits- und Pflegesystem. Ja, und das sind halt einfach Probleme, die im Moment noch mehr auftreten, genauso wie soziale Fragen. Es gibt im Moment Leute, die mehr betroffen sind von der Pandemie als andere. Beispielsweise, wenn wir in Sammelunterkünfte gucken, können oft keine Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Oft können soziale Hilfsaktionen nicht im gleichen Maße stattfinden. Ein großes Problem stellt die Lage vor allem auch für Menschen mit niedrigen Einkommen dar, da es für diese Menschen eine noch prekärere Situation darstellt, ja, ständig um ihr Einkommen und um ihren Job bangen zu müssen. Ja, und das waren jetzt nur ein paar Beispiele, die auf jeden Fall angesprochen werden müssen, aber oftmals nicht die Aufmerksamkeit finden, die sie eigentlich haben sollten, wie wir finden. Das spricht ja schon ziemlich wichtige Thematiken an. Aber wie beeinflusst Pandemie eure politische Arbeit? Es ist bestimmt schwer, eure Kritik und euren politischen Standpunkt so auf die Straße zu bringen. Ja, das kann man wohl sagen. In einer Pandemie die politische Meinung auf die Straße zu kriegen, ist natürlich nicht so einfach. Aber also nicht nur die Meinung auf die Straße zu kriegen, sondern auch Treffen finden natürlich anders statt. Als ich beim ersten Mal beim Treffen dabei war, fand das noch im Kreativlabor statt, die uns netterweise Räume zur Verfügung stellen. Dabei wurde natürlich an Masken und Mindestabstände gedacht. Seit aber einiger Zeit, ich weiß gar nicht, also seit Anfang des Jahres schon ein bisschen länger, glaube ich, oder seit August oder September, treffen wir uns eigentlich online. Und das klappt auch eigentlich ganz gut. Wir haben einen Raum, also einen Videokonferenzraum von der Uni Oldenburg, die uns zur Verfügung stellen, der AStA. Und darin treffen wir uns in regelmäßigen Abständen einmal die Woche und arbeiten dann meistens an tagespolitisch aktuellen Themen oder halt am Projekt. Weil man halt eben seinen Protest nicht so einfach auf die Straße bekommt, haben wir ganz tolle Leute, die tolle Social-Media-Arbeit machen. Dafür vielleicht an dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön, weil das ist wirklich super, wie das klappt und was dabei bei Social Media rauskommt. Es lohnt sich also unbedingt, unsere Social Media Seite zu liken. Sucht mal bei Instagram nach Bündnis für solidarische Intervention, dann werdet ihr uns finden. Ach so, aber wir haben es auch trotzdem geschafft, auch auf die Straße zu gehen ab und zu mal. Das Letzte, was wir gemacht haben, ist zum Beispiel, da haben wir uns bei den Hanau Remembrance Day beteiligt und haben da mit vielen verschiedenen anderen Gruppen zusammen an Hanau erinnert und da, wie ich finde, eine sehr schöne Gedenkveranstaltung auf die Straße bekommen. Auch das unter Pandemiebedingungen und auch das mit Vorsichtsmaßnahmen natürlich. Und es gab nicht wie in anderen Städten irgendwie eine große Demo, die ja auch natürlich die Gefahr von Ansteckung mitbringt, sondern wir haben dann dezentral verschiedene Gedenkorte in der Stadt aufgebaut, wo man sich informieren konnte darüber, wo dann zum Beispiel Bilder der Opfer hingen und wo wir dann an den Tag erinnert haben. Also das gibt auch und wir haben auch verschiedene Veranstaltungsideen und auch schon durchgeführt, zum Beispiel, wo dann halt anstatt ein Redner oder eine Rednerin in der Stadt spricht, dass wir dann Beiträge auf Band aufgenommen haben und die dann über Lautsprecher abgespielt haben, so dass wir da auf jeden Fall auch Sicherheitsvorkehrungen treffen konnten und die auch einhalten konnten. Weil natürlich auf der einen Seite Kritik zu üben an QuerdenkerInnen-Demos, die trotz Infektionsgeschehen sich auf die Straße begeben und dann auch ohne Maske und ohne Abstand, das sehen wir natürlich kritisch und wir können das aber nicht kritisieren und dann selber so rumlaufen. Und deswegen ist es natürlich nicht immer so einfach. Aber ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin. Okay, das klingt auf jeden Fall so, als würde die pandemischen Umstände eure politische Arbeit stark beeinflussen und es extrem schwierig machen, Kritik auch nach außen zu tragen. Und umso schöner ist es ja auch zu sehen, dass es solche Bündnisse gibt, die sich trotzdem die Muße und Mühe machen, um etwas Querdenken entgegenzuwirken. Ja, ihr habt auf jeden Fall schon angesprochen, dass ihr die Arbeitsbedingungen von Pflegekräften kritisiert und auch den Umgang mit geflüchteten Menschen. Und mich würde interessieren, was eure Hauptkritik an der Umgang mit der Pandemie ist. Ich würde mal vielleicht einen Anfang machen und ich glaube, da haben aber auch alle von uns noch irgendwie unterschiedliche Foki, was für sie persönlich vielleicht besonders relevant ist. Für mich sind es vielleicht auch zwei Punkte. Also zum einen, ja, das Vergessen und irgendwie zurück und alleine lassen vieler Menschengruppen, die einfach im politischen Umgang mit der Pandemie nicht mitgedacht werden und einfach mit ihren alltäglichen Struggles zurückgelassen werden. Und was mich am Beginn der Pandemie irgendwie erstmal ganz froh gestimmt hat, war, dass von Solidarität gesprochen wurde und irgendwie, dass alle Personen jetzt irgendwie ja mitwirken müssen und solidarisch sein müssen, damit diese Pandemie irgendwie ja gemeinsam überstanden werden kann. Allerdings zeigt sich all das, was eben schon sich auch sonst in politischen Leben oder in politischen Geschehnissen zeigt oder in politischen Entscheidungen, also zum Beispiel antifeministische Positionen oder sexistische Positionen, rassistische Positionen, die sich offen oder versteckt zeigen, dass diese auch weiterhin natürlich die Politik prägen und dass ja die Solidarität aufhört bei Menschen, die in geflüchteten Unterkünften leben müssen, bei alleinerziehenden Menschen, bei der Solidarität mit vor allem auch Flinterpersonen, also Frauen, Lesben, Intertrans-Personen, die ja besonders betroffen sind von der Pandemie. Das ist zum einen meine ganz große Kritik am Umgang mit der Pandemie und zum anderen, und das ist auch irgendwie eine Selbstkritik, glaube ich, ist so eine Art von einem erstarkenden Nationalismus, der durch die Pandemie auf jeden Fall also mit begünstigt wurde. Also das sieht man an dem Zurückziehen von Ländern, natürlich auch an den Grenzschließungen, die vielleicht bis zu einem gewissen Grad, um Infektionsgeschehen irgendwie auch kontrollierbar zu machen, vielleicht sein mussten. Aber das wird Auswirkungen haben auf unser Zusammenleben, auf unser Denken, auf ja die so auch internationale Solidarität oder so etwas, was auch immer das bedeutet. Und da müssen wir, glaube ich, aufpassen. Oder also wer ist wir? Aber wir, ich glaube, wir müssen schon alle aufpassen und da auch alle selber darüber nachdenken, wie wir da entgegenwirken können. Und ich habe das bei mir halt auch irgendwie erkannt, dass zu Beginn dieser Pandemie es dann darum ging, okay, wo sind welche Zahlen und wo lebe ich eigentlich und wer ist eigentlich dann in meinem Umfeld irgendwie betroffen und welche Zahlen hat Deutschland, welche Zahlen hat irgendwie der Landkreis, in dem ich wohne oder so. Und da aber auch zu gucken und das in Relation zu setzen zu anderen Teilen der Welt oder auch gar nicht so weit weg, halt weiterhin solidarisch zu sein und weiterhin irgendwie zu gucken, dass man Personen, Gruppen, aber auch weniger privilegierte Menschen da nicht zurücklässt. Genau, das sind so meine zwei Hauptkritikpunkte. Ich würde da gerne direkt dran ansetzen, Marie, vor allen Dingen wegen dem Stichwort Solidarität. Meine Sicht darauf ist dann eine, ich würde mal sagen, materialistische Sicht als Gewerkschafter. Und mir geht es natürlich darum, dass die Kosten, die in dieser Krise entstehen, dass die solidarisch verteilt werden. Und das heißt, dass eben nicht ArbeiterInnen alleine die Kosten dafür tragen sollen, so wie sich das jetzt aber gerade schon mal wieder darstellt. Ja, ich glaube, dass Leute, die viel haben, jetzt auch viel geben müssen. Und es kann eben nicht bedeuten, dass Leute, die jetzt schon strukturell am wenigsten haben, also die sogenannte Unterschicht, ich möchte das nicht bewerten benutze dieses Wort, sondern analytisch, ja, als Analyse in unserer Gesellschaft, in Schichten. Und da sieht man schon, dass diese Menschen natürlich gerade besonders leiden und dass die wahrscheinlich auch wieder mal Kosten dafür bezahlen sollen. Und das, ich glaube, das ist ein Anspruch, den ich auch an mich selber habe, dass man das verhindern muss. Ich glaube, das ist dann vielleicht mein größter Kritikpunkt am Umgang mit der Pandemie, dass, was Marie auch gesagt hatte, Solidarität, dass es zwar so ein Wort ist, was in Zeitungen geschrieben wird oder was von Politikern benutzt wird, das aber in seinem Wortsinne nicht so richtig benutzt wird. Ja, also ich stimme da auf jeden Fall voll zu. Ich finde es voll schwierig, mich da festzulegen, was jetzt so mein Hauptkritikpunkt ist auf jeden Fall. Aber was mich im Moment auch besonders stört, ist, dass gerade auch zu dem Punkt, wer trägt die Kosten für die Pandemie, dass wir halt im Moment trotzdem, dass es ja mittlerweile breit angekommen ist, nach meinem Empfinden, dass es diesen ja genannten Brennglas-Effekt gibt. Also dass ja bestimmte Personengruppen besonders unter der Situation leiden, der Fokus bei der Unterstützung von großen Unternehmen liegt. Also das sieht man ganz klar, wenn wir sehen, wer halt im Moment die Förderungen kriegt. Gucken wir uns an, vor ein paar Monaten hat Lufthansa noch 9 Milliarden bekommen, während viele Selbstständige oder auch Menschen, die ja Friseursalons betreiben, Dinge in die Richtung immer noch auf ihre November-Unterstützung warten, obwohl ja, ist für diese Leute, ja, also ich schließe mich den anderen auch auf jeden Fall an. Also ich finde das total schwierig für mich persönlich, so einen Punkt rauszusuchen, wo ich sage, das ist jetzt meine Hauptkritik. Aber was mich in der letzten Zeit besonders gestört hat, war irgendwie, dass ich schon das Gefühl hatte, dass dieser genannte Brennglas-Effekt, also dass sich die Situation der Pandemie vor allem auf bestimmte Personengruppen ablädt, dass das mittlerweile schon angekommen ist bei vielen Leuten und dass trotzdem der Fokus bei der Unterstützung auf großen Unternehmen liegt. Also wenn wir uns das angucken, so beispielsweise hat Lufthansa vor ein paar Monaten noch eine Unterstützung von 9 Milliarden Euro gekriegt, während aber Leute noch auf ihre, also Selbstständige oder auch Leute, die zum Beispiel Friseursalons betreiben, noch auf ihre Unterstützung warten, die im letzten November hätte kommen sollen. Diese Differenz, die da irgendwie gemacht wird, obwohl es ja irgendwo im Blickfeld der Leute liegt, dass bestimmte Gruppen von Leuten, bestimmte kleine Unternehmen, bestimmte Branchen, gucken wir uns die Kulturbranche an, besonders darunter leiden. Du hast ja davon gesprochen, dass die finanziellen Unterstützungen vom Staat ungleich aufgeteilt werden, also dass ja gerade große Firmen profitabel teilweise aus der Krise rausgehen, wie zum Beispiel Daimler und BMW, die ja auch ziemlich stark staatlicher Unterstützung profitiert haben. Glaubt ihr, dass es überhaupt einen gerechten Umgang mit der Pandemie im Kapitalismus geben kann? Also das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Ich persönlich würde sagen, eher nicht, da wir im Moment an vielen Stellen sehen, dass doch die Gewinnmaximierung eigentlich so gut wie immer vor Gesundheit und Solidarität steht, auch wenn das die Themen sind, die immer angepriesen werden. Also das ist natürlich eine sehr komplexe Frage. Ich persönlich würde eher sagen, nein. Da wir im Moment oft sehen, wie die Gewinnmaximierung vor Gesundheit und Solidarität steht, auch wenn das die Themen sind, die angepriesen werden. Wie wir auch schon in diesem Podcast an Punkten festgemacht haben, wie gesagt, siehe die Patentregelung, unser Gesundheitssystem. Gleichzeitig sehen wir halt auch die Entwicklung, die wir natürlich auch vor der Pandemie schon hatten, die sich aber jetzt noch mehr verstärkt, von der immer stärker werdenden Ungleichheit. Ja, so nach dem Motto, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer mehr. Wir haben in Deutschland im Moment einen Gini-Koeffizient von 0,81. Also der Gini-Koeffizient ist eine Skala, wo Ungleichheit berechnet wird, mit der Ungleichheit berechnet wird. Die bedeutet so viel wie 0 wäre, es wäre eine absolut gleiche Verteilung, also sprich alle hätten gleich viel, und 1 wäre, eine Person hätte alles. Ja, wie gesagt, in Deutschland liegt die im Moment bei 0,81 mit Einbeziehung der Reichenliste bei 0,83. Ich glaube, das spricht für sich. Ich denke, solange wir Kapitalismus als System haben, braucht es Menschen, die für die Gewinnmaximierung von wenigen hinhalten müssen. Wie gesagt, sehen wir im Moment auch bei Menschen in Leiharbeit generell einem immer breiter werdenden Niedriglohnsektor. Generell, wenn wir uns die Entwicklung der letzten Jahre, Jahrzehnte angucken, wie sich der Arbeitsmarkt immer weiter prekarisiert hat, ja, aber auch im direkten Umgang mit der Pandemie, wenn wir uns die Corona-Strafen angucken, das sind Geldstrafen. Die gehen von 250 bis 10.000 Euro. Das bedeutet so viel, wie dass es für reichere Menschen quasi, sage ich mal, keine oder zumindest eine geringere Strafe ist als für ärmere Menschen. Ja, generell merken wir auch, wie schon genannt, dass halt Menschen ohne finanziellen Puffer im Moment durch Kurzarbeit und Jobverlust sofort existenziell bedroht werden, ja, während sich aber Leute mit einem finanziellen Puffer halt über Wasser halten können. Und also mein Fazit wäre, dass das eher nicht möglich ist. Danke, Alena. Du hast da wirklich schon viele richtig wichtige Punkte genannt. Im Kapitalismus geht es darum, Profit zu maximieren und Profit zu machen. Und das machen Arbeitgeber eben nicht, weil sie böse sind, sondern das ist systemisch so angelegt. Man muss sein Produkt auch an einem Markt anbieten können und verkaufen können. Und wenn man dieses Produkt, das man anbietet, an den Markt nicht verkaufen kann, weil es zu teuer ist, ja, dann wird es auch nicht mehr verkauft und dann geht man unter. Und genau, das, also es hat lange Jahre gut funktioniert, aber in genau so einer Pandemiesituation, wie wir sie jetzt haben, merkt man, warum das blöd sein kann, wenn nicht eben die Bedürfnisse eines Menschen an erster Stelle stehen, sondern die relativ abstrakte Vermehrung vom Reichtum. Und genau dann, aber auch genau jetzt, finde ich, zeigt sich die fiese Fratze des Kapitalismus, wenn nämlich genau das irgendwie feststeht. Wenn wir zum Beispiel im Lockdown merken, und das ist auch eine Kritik, die ich daran habe, es ist ja schon richtig, dass wir weniger Kontakte haben, aber ich finde es auffällig, dass diese Kontaktbeschränkungen sich vor allen Dingen auf den privaten Bereich reduzieren und dass aber Produktionsabläufe und Großraumbüros einfach so weitermachen können. Und ich glaube, das Virus, das nimmt da nicht so eine Rücksicht. Dem Virus ist es egal, ob man sich jetzt abends in der Kneipe trifft oder in der Mittagspause im Büro. Und das finde ich auch echt blöd, dass die Regierung da auf der einen Seite so viel einschränkt im Privatleben, aber im Arbeitsleben sich traut, überhaupt nicht einzuschränken. Weder zum Beispiel Homeoffice jetzt verpflichtend macht, was eine Forderung von mir wäre, oder Teststrategien auf die Arbeitgeber abwälzt und sagt, die Arbeitgeber müssen testen, auch das wird nicht gemacht. Oder halt tatsächlich mal, wie es zum Beispiel Zero Covid fordert, die Initiative, tatsächlich mal einen richtigen Lockdown macht über Monate, der dann den Virus stoppt. Das geht natürlich nicht und ich verstehe schon, den Sinn dahinter. In diesem System ist so ein richtiger Lockdown ist natürlich ist nicht so einfach möglich, auch wenn andere Länder das hingekriegt haben. Aber natürlich gibt es das Interesse, dass diese Maschine weiterlaufen muss und darauf nehmen die Politiker auch Rücksicht und das ja auch nicht, also auch die sind nicht böse. Ich verstehe schon, dass man das irgendwie versuchen will, am Laufen zu halten, aber das birgt halt Probleme und Risiken für die Menschen, die in diesem System arbeiten und leben müssen. Ja, also zusammengefasst würde ich sagen, im Kapitalismus wird entweder der Mensch oder die Umwelt ausgebeutet oder beide, in der Pandemie umso mehr. Trotzdem würde ich aber auch sagen, das heißt nicht, dass wir nicht einen besseren, einen gerechteren Umgang miteinander finden können, als den wir jetzt haben und das auch im Kapitalismus. Also es gibt kein Naturgesetz, das sagt, Leute dürfen ab 9 Uhr nicht mehr auf die Straße abends, aber müssen morgens wieder im Großraumbüro sitzen. Das ist natürlich vom Menschenhand gemacht und gesellschaftlich ausgehandelt und das kann auch von Menschenhand geändert werden. Auch das nicht nur in der Pandemie, aber auch jetzt. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns jetzt dafür einsetzen und auf die Straße gehen. Nur nicht mit Querdenkern. Ich würde mich gerne den beiden Haltungen komplett anschließen und möchte auch den Punkt nochmal stark machen, dass ja schon ohne Pandemie ein gerechter Umgang mit und untereinander im Kapitalismus sehr schwer umsetzbar ist und auch der Ausbeutung und der strukturellen Benachteiligung und Diskriminierung von Gruppen fußt. Und ich irgendwie einfach gerade immer weiter und es fällt schwer und es zieht Kräfte so, aber ich würde immer weiter dafür plädieren, dass irgendwie wir einen solidarischen Umgang pflegen, dass wir darüber nachdenken, wer hat welche Bedürfnisse, wer braucht was und wir müssen irgendwie weiterhin auch aufeinander aufpassen und weiterhin einfordern von der Politik, von den Personen, die an den Strukturen und am System was ändern können und was ändern müssen, dass sie es auch tun. Das finde ich, waren sehr schöne Schlussworte. Ich habe keine Fragen mehr aufgeschrieben, außer ihr wollt noch zum Schluss was loswerden. Ansonsten würde ich mich von euch verabschieden und mich bedanken, dass ihr dabei wart. Danke für die Einladung. Dankeschön. Hey. Falls ihr jetzt auch Interesse bekommen habt, eine Folge mit uns zu gestalten, schreibt uns gerne eine E-Mail an maikäfercast@riseup.net. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, könnt ihr euch in unserem Newsletter eintragen oder unseren RSS-Feed in eure Podcast-App herunterladen. Weitere Informationen findet ihr auf unserem Blog unter maikäfercast.noblogs.org. Mitte Juni könnt ihr schon den nächsten Maikäfer-Beitrag hören. Dann featuren wir ein Interview der Seebrücke Oldenburg mit Crewmitgliedern der Juventa, ein Schiff der zivilen Seenotrettung im Mittelmeer. Der Crew drohen derzeit in Italien bis zu 20 Jahren Haft. Der Vorwurf: Menschenrettung aus Seenot. Hier wird Solidarität kriminalisiert, verfolgt und geahndet. Das war's für diesmal. Und wie jeden Monat, tot dem Kapitalismus.